Es gibt zumindest eine Bank, die vom Finanzminister nicht Geld haben will, sondern es ihm sogar überweist, die Bundesbank. 6,3 Milliarden Euro hat sie 2008 als Jahresüberschuss erzielt. Was sie damit gemacht hat, berichtete Bundesbankpräsident Axel Weber. Den Jahresüberschuss haben wir heute in voller Höhe an den Bund überwiesen. Der Bundesbankgewinn 2008 lag 2 Milliarden höher als 2007. Das hatte mit der Finanzkrise zu tun. Finanzvorstand Hans-Georg Fabricius erklärte das so. Die Zinserträge haben sich um 16,9 Milliarden Euro erhöht. Sie resultieren im Besonderen aus den Zinserträgen, aus den geldpolitischen Operationen, also den Offenmarktgeschäften. Dies ist vor allem auf den im Jahresdurchschnitt gestiegenen Liquiditätsbedarf der Kreditinstitute zurückzuführen. Soll heißen, die Banken, die sich untereinander nichts mehr leihen, hatten sich die flüssigen Mittel bei der Zentralbank auch bei der Bundesbank als Teil des Systems der Europäischen Zentralbank geholt. Die Zinseinnahmen daraus erhöhen den Bundesbankgewinn. Die Bundesbank sieht sich dennoch nicht als Krisengewinnler, sondern als Krisenmanager. Sie wird dem in ihrer Organisation Ausdruck geben und von Mai an einen neuen Zentralbereich Finanzstabilität einrichten. Was wir beschlossen haben, ist nicht von 0 auf 100 Finanzmarktexpertise im Haus aufzubauen. Wir haben sie bereits. Was wir beschlossen haben, ist, diese Expertise zu bündeln. Weber sagte, eine Kreditklemme auf breiter Front gäbe es in Deutschland nicht. Die Europäische Zentralbank habe ihr zinspolitisches Potenzial noch nicht erschöpft. Der Zinssatz könne von jetzt 1,5% noch weiter sinken, soll aber nicht unter 1% gehen. Weber mahnte die Banken, diese niedrigen Zinsen weiterzugeben. Die Kreditkonditionen werden verzögert und zu Teilen weitergegeben. Wir wünschen uns hier eine schnellere Weitergabe. Wir wünschen uns auch eine deutlichere Weitergabe. Aber noch sind wir nicht bei dem Punkt, dass wir konstatieren müssten, dass das Bankensystem diese Funktion nicht mehr erfüllt. Die Inflationsrate ist in Deutschland im Februar von 0,9 auf 1,0% gestiegen. Das berichtete heute früh das Statistische Bundesamt. Aber das gehe so nicht weiter, sagte Bundesbankpräsident Weber. Er rechnet im Jahresverlauf mit einer Inflationsrate von 0%, ja sogar mit Minus. Allgemein sehe ich rückläufige Teuerungsraten in diesem Jahr. Ich denke jedoch, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass dies nicht mit deflationären Tendenzen in einer breiten Wirkung verbunden sein sollte. Die konjunkturellen Aussichten seien nicht günstig, sagte Weber. Die Volkswirtschaft werde in diesem Jahr um 3 bis 4% schrumpfen.